Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann auf der Brücke. Meine neue Klientin hieß Rabe und schrieb sich mit 2 A, was mich nicht besonders störte. Sie tat am Telefon äußerst geheimnisvoll, was mich schon mehr störte. Als wir uns trafen, wollte sie unbedingt, dass ich mit ihr S-Bahn fahre. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich solche Spesen doppelt verrechne. Das mache ich auch immer. Eine Freundin gibt mir alle ihre Belege. Ich kann alles von den Steuern abziehen, weil ich als freie Journalistin arbeite. Und Sie wollten sich nur mit mir treffen, damit Sie mich von den Steuern absetzen können? Nein, ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Das klingt schon besser. Wen soll ich beschatten und weshalb? Sie sollen mich beschützen, nicht beschatten. Ist das Steueramt hinter Ihnen her? Nein, jemand bedroht mich. Körperlich, geistig oder bloß im Traum? Zerstochene Reifen an meinem Motorroller, eingeschlagene Fensterscheiben und anonyme Anrufe mitten in der Nacht. Das klingt ganz nach einem verschmähten Liebhaber. Oh, ich verschmähe keine Liebhaber. Darüber sollten wir uns ein anderes Mal unterhalten. Warum nicht? Leider bin ich erkältet. Ich auch. Da muss ich mich schonen. Aber jetzt ganz im Ernst. Ich fürchte um mein Leben. Wenn sie jemand umbringen möchte, weshalb hat dieser jemand es nicht schon längst getan? Vielleicht, weil er hofft, dass ich aufgebe. Aber ich werde nicht aufgeben. Sie sprechen in Rätseln und das geht in die Spesen. Also gut. Ich bin Journalistin und recherchiere zurzeit. Ich bin gesamten Geschichte. Ein Mann, der vor 2 Jahren angeblich von einer Brücke in den Tod gesprungen ist. Seine Leiche wurde nie gefunden. Ich glaube, dass er ermordet wurde und dass man die Leiche weggeschafft hat. Und der Mörder will jetzt auch Sie aus dem Weg räumen. So ist es. Und Sie kennen den Mann? Ich weiß nicht einmal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es gab angeblich mehrere Zeugen, die gesehen haben, wie der Mann damals in den Tod sprang. Ich glaube, dass diese Zeugen lügen. Und 2 dieser Zeugen werden wir jetzt aufsuchen. Tatsächlich werden wir das. Sie sind ab sofort mein Fotograf. Ah. Sie können doch mit einem Fotoapparat umgehen? Ja, gegen ein entsprechendes Honorar kann ich mit jeder Maschine umgehen. Hier. Das ist ein Fotoapparat. Digital. Ganz einfach zu bedienen. Wie viele Fotos hat der Film? Auf der Speicherkarte haben etwa 60 Bilder Platz. Vielleicht sollte ich ein wenig üben. Ja, so gut. Hey, aber nicht mich fotografieren. Ich hasse das. Und ich glaube, dass es Unglück bringt. Ich fragte nicht, weshalb Fotos Unglück bringen. Schließlich war sie ab sofort meine Klientin. Und diese durften seltsame Ansichten haben, solange sie mein Honorar anstandslos beglichen. Frau Rabe gab mir einen ansehnlichen Vorschuss. Und ich knipste Landschaften und Zugreisende. Als wir vor der Wohnungstüre von Herrn Habertür und Frau Volkart standen, fühlte ich mich schon wie ein Paparazzi. Die beiden ließen uns in die gute Stube eintreten. Wir möchten nicht, dass unsere richtigen Namen genannt werden. Die Nachbarn, Sie wissen schon. Ja, die werden vor Neid erblassen, wenn die Sie in der Zeitung erblicken. Keine Fotos. Das sagte ich Ihnen doch am Telefon. Die Fotos sind nur für meine Recherchen. Sie sollten sich an unsere Abmachung halten, sonst... Was sonst? Bitte mischen Sie sich nicht ein. Das ist Philip Maloney. Er ist nur für die Fotos zuständig. Und da es bei uns keine Fotos gibt, sind Sie für gar nichts zuständig. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr, mich mit dieser Frau zu unterhalten. Sie waren Zeugen, als ich Uwe Kern in den Tod stürzte. Ah, hieß der Mann so. Wir haben das verdrängt. Wir verdrängen alles, was unser Leben nachhaltig negativ prägen könnte. Wir werden auch Sie verdrängen. Das Leben ist zu kurz, um ständig Fragen zu beantworten. Lebe dein Leben und frage nicht. Mein Beruf besteht hauptsächlich darin, Fragen zu stellen. Das ist Ihr Problem. Suchen Sie sich einen anderen Beruf, dann werden auf Ihrer Haut diese Rötungen verschwinden. Ach, meine Rötungen gehen Sie nichts an. Nicht in diesem Ton und nicht in unserer Wohnung. Wir können nach unten gehen und ich würde Ihnen gern ein paar Rötungen verpassen. Genau so sehen Sie aus. Wir haben Gewalt gänzlich aus unserem Leben verbannt. Wir schauen uns auch keine Filme mehr an. Gehen Sie jetzt. Und falls Sie uns weiter belästigen, werden wir einen Anwalt kontaktieren. Was damals geschah, haben wir der Polizei zu Protokoll gegeben. Das reicht. Er zeigte zur Tür, die seine Freundin bereits geöffnet hatte. Draußen wehte ein eisiger Wind. Meine Klientin setzte sich auf einen Mauervorsprung und machte sich Notizen. Es dauerte unendlich lange und füllte mindestens 10 Seiten. Als wir weitergingen, schlug ich vor, in einer Bar eine kleine Rast zu machen. Nichts da, betrinken können Sie sich alleine. Auf uns wartet Arbeit. Es gab damals noch 2 Zeugen. Wenn die auch so gesprächig sind, können sie der Zeitung höchstens einen 4-Zeiler verkaufen. Die beiden verschweigen etwas. Das ist offensichtlich. Glauben Sie, dass diese Habertür mich bedroht? Durchaus möglich. Wir gehen jetzt zu Katja Mischler. Sie wohnt ganz in der Nähe. Wenn es sein muss. Es muss sein. Darf ich Sie etwas Intimes fragen? Aber ja doch, um es gleich vorwegzunehmen, ich trage keine Boxershorts. Ist es tatsächlich so? Habe ich Rötungen auf der Haut? Ich nickte und sagte ihr, dass ihr die Rötungen ausgezeichnet stehen würden, was nicht einmal gelogen ist. Sie verzog ihren Mund und ging mit grimmiger Miene neben mir her. Bei Frau Mischler wurden wir genauso herzlich empfangen wie bei den beiden netten Menschen zuvor. Ich habe Sie nur hereingelassen, weil Sie mich seit Tagen telefonisch belästigen. Das ist eine Zumutung. Ich werde mich beim Ombudsmann beschweren. Tun Sie das. Vorher aber beantworten Sie bitte meine Fragen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Das ist für mich abgeschlossen. Der Mann sprang von der Brücke. Ich konnte nichts tun. Ich hatte Schlafstörungen deswegen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir ein paar Fotos machen. Und ob ich etwas dagegen habe? Ich sehe schrecklich aus auf Fotos. Ich komme nur bei bewegten Bildern zur Geltung. Filmen Sie mich. Am besten in 70 mm Breitbildformat. Weshalb drehen Sie nicht einen Dokumentarfilm? Würden Sie vor der Kamera die Wahrheit sagen? Aber sicher! Dann könnten Sie jetzt schon mal üben. Wer hat den Mann von der Brücke gestoßen? Niemand. Er ist gesprungen. Er hat sich umgebracht. Tot aus vorbei. Sie lügen. Wenn Sie nicht sofort abhauen, werde ich Ihnen jedes einzelne Ihrer dünnen Haare ausreißen. Kapiert? Wieder wurde uns die Tür gezeigt. Wir fuhren mit der S-Bahn zurück in die Stadt. Sie schrieb erneut mehrere Seiten voll und ich langweilte mich mit der Kamera herum. Nachdem ich alle Knöpfe mindestens einmal betätigt hatte, waren alle Fotos auf der Speicherkarte gelöscht. Geben Sie mal her. Tatsächlich. Was? Naja, egal. Die Fotos dürfte ich sowieso nicht verwenden. Aber zur Strafe werde ich Sie jetzt noch einmal fotografieren. Als Fotomodell bin ich aber noch teurer als Privatdetektiv. Ich glaube, ich werde jetzt nach Hause fahren. Den 4. Zeugen können wir morgen aufsuchen. Soll ich Sie auch zu Hause beschützen? Es genügt, wenn Sie mich bis zur Wohnungstür begleiten. Als Liebhaber verrechne ich keine Spesen. Ein anderes Mal vielleicht. Ich nehme ein Erkältungsbad. Und danach muss ich noch einmal alles durchgehen. Die Zeitungsberichte von damals, die Aussagen der Zeugen, alles. Ich bin da einer großen Geschichte auf der Spur. Das spüre ich. Habe ich tatsächlich dünnes Haar? Ich beruhigte sie. Ihre Haare waren zwar nicht gerade voll, aber auch nicht wirklich dünn. In Erinnerung behielt ich aber vor allem ihr nervöses Lächeln, als wir uns vor ihrer Wohnungstüre verabschiedeten. Es war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah. Der Anruf der Polizei kam am nächsten Morgen. Als ich hörte, an welcher Adresse ich mich einfinden sollte, ahnte ich bereits, was passiert war. Die Wohnung wirkte seltsam fremd. Und die Frau, die tot auf dem Fußboden lag, ebenfalls, obwohl ich sie sofort wiedererkannte. Üble Sache, Maloney. Ein Nachbar hat die Frau gefunden. Die Tür war nur angelehnt und da dachte er, das sei eine Einladung für ihn. Als er die Leiche fand, ist er in Ohnmacht gefallen. Eine andere Nachbarin fand die beiden und alarmierte uns. Bei der Toten fanden wir eine digitale Fotokamera. Das Foto, das zuletzt gespeichert wurde, zeigt einen etwas in die Jahre gekommenen Trinker, der von unserem Computer als Philip Maloney identifiziert wurde. Ich war gestern Abend mit dieser Frau zusammen, aber nicht so, wie Sie denken. Ich denke überhaupt nichts, Maloney. Das überrascht mich nicht. Könnte Sie festnehmen auf der Stelle, aber das werde ich nicht tun. Wissen Sie warum, Maloney? Sie werden es mir gleich verraten. Der Mörder ist intelligent. Er hat alle Spuren verwischt. Und er hat Cognac getrunken. Das sind alles Indizien, die Sie entlasten, Maloney. Und hat Ihr Computer auch schon herausgefunden, wer der Mörder ist? Freund. Ex-Freund. Geliebter. Oder Pizzakurier. In dieser Reihenfolge? Die Frau hat den Mörder in die Wohnung gelassen, spät in der Nacht. Sie hat ihre Mörder entweder gekannt oder ihn erwartet. Und wen erwartet man schon um Mitternacht? Ich dachte an die Zeugen des Selbstmordes und an den Verdacht meiner nun toten Klientin, sagte ihm aber nichts davon. Ich war es ihr schuldig, den Mörder oder die Mörder zu finden. Und ich wusste auch schon, wo ich beginnen musste. Ermordet? Das ist ja schrecklich. Das wollte ich nicht. Sie haben Frau Rabe getötet? Nein, aber ich habe es auch nicht verhindert. Hätten Sie den Mord verhindern können? Nein, aber das ändert nichts daran, dass ich ihn nicht verhindert habe. Eine seltsame Logik ist auch eine Logik. Glauben Sie, dass ich jetzt wieder Schlafstörungen kriege? Nicht, wenn Sie mir verraten, was damals auf der Brücke tatsächlich geschah. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist nur 2 Jahre her. Ich habe Kurse besucht. Verdrängen für Anfänger und Hausfrauen. Das hat mir geholfen. Das, was Sie verdrängen, hat Frau Rabe getötet. Fragen Sie die anderen. Die waren nicht in dem Kurs. Die müssen sich noch daran erinnern. Das seltsame Paar. Ja. Und der alte Mann. Name und Adresse. Hermann Sauber. Erstaunlich. Ihn haben Sie nicht verdrängt. Doch. An seinen Namen kann ich mich erinnern, nicht aber an sein Aussehen. Die Pause ist gleich um. Ich muss wieder arbeiten. Ich bin für die Falzmaschinen zuständig. Arbeiten Sie schon lange in dieser Fabrik? Nein, aber ich bin froh, überhaupt eine Stelle gefunden zu haben. Ich hatte eine Marketingfirma zusammen mit meinem Mann. Er hat mich und die Firma betrogen. Ich war wohlhabend und jetzt bin ich wieder arm. Aber ich bin sicher, dass ich auch das verdrängen werde. Es gibt einen neuen Kurs. Verdrängen für Betrogene und Fabrikarbeiterinnen. Den werde ich besuchen. Ich wünschte ihr viel Glück und erkundigte mich bei der Auskunft nach der Adresse von Hermann Sauber. Er lebte in einem schmucken Häuschen an der östlichen Peripherie der Stadt. Im Parterre war durch sämtliche Räume und auch durch die Küche eine Spielzeugeisenbahn verlegt. Das war schon immer mein Traum. Den ganzen Tag, die halbe Nacht schaue ich den Zügen zu und baue an neuen Bahnhöfen und Strecken. Im ersten Stock habe ich das S-Bahn-Netz nachgebaut. Apropos S-Bahn, in einem Abteil traf ich mich mit Frau Rabe, einer Journalistin, die auch Ihnen bekannt sein dürfte. Rabe? Rabe? Schreibt sie über Eisenbahn? Sie wollte über einen Selbstmord schreiben, der keiner war. Jetzt ist sie tot und ich suche den Mörder. Das ist auch ein schönes Hobby. Vor 2 Jahren wurden Sie Zeuge, wie ein Mann von einer Brücke sprang. So ist es. Das ist ein schlechtes Hobby. Man kann es nur einmal tun. Entschuldigung, aber ich mag makabre Scherze. Und ich mag Mörder mit Humor. Gibt es die? Ich dachte immer, Menschen mit Humor müssten niemanden umbringen, weil es viel schöner ist, sich über jemanden lustig zu machen, als ihn zu töten. Dann müssten Sie ein glücklicher Mensch sein. Müsste ich, bin ich aber nicht. Und woran liegt das? Der Mensch hat kein Talent fürs Glücklichsein. Der Mensch ist für die Verzweiflung geboren. Nur wollen wir das nicht wahrhaben und versuchen deshalb lustig und zufrieden zu sein. Vielleicht sind Sie unglücklich, weil Sie einen Mord vertuschen. Ein Mord? Ich habe meine Frau nicht ermordet. Es war ein Unfall. Ein Trafo war defekt. Sie war wütend und wollte die Bahn abstellen und da traf sie der Schlag. Der Sachschaden war glücklicherweise gering. Ich rede von anderen Morden. Eine Journalistin. Sie glaubte, dass der Mann, der damals von der Brücke gesprungen sein soll, ebenfalls ermordet worden ist. Unsinn. Der Mann wurde nicht ermordet. Dafür lege ich meine schönste Lokomotive ins Feuer. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. In einer Stunde nehme ich die S-Bahn in Betrieb. Er blickte verzückt nach oben. Ich verzichtete darauf, mir das Schienennetz im oberen Stockwerk anzuschauen. Dafür schaute ich bei der Polizei vorbei. Offenbar gab es neue Erkenntnisse im Mordfall Rabe. Na, Maloney, irren Sie immer noch durch diesen Fall wie ein Staubsauger ohne Saugrohr? Mein Saugrohr geht Sie einen feuchten Kehricht an. Egal, Maloney, wir haben den Täter. Der Nachbar hat gestanden, dass er Frau Rabe heimlich beobachtet hat. Ein Spanner, Maloney. Spanner sind keine Mörder. Wer eine Frau ermordet, ist ein Mörder. Egal, ob er vorher gespannt hat oder gespinnt. Es passt alles, Maloney. Er hat bei ihr geklingelt. Vielleicht fragte er die Frau, ob sie ihm Salz ausleihen könnte. Um Mitternacht? Vielleicht saß er vor dem Fernseher und ihm sind die Salzstangen ausgegangen und da wollte er selber welche machen. Das ist die blödsinnigste Theorie, die ich je gehört habe. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die guten Nachbarn sind Bestien. Daran ist das Fernsehen schuld. Zeitungen und Zeitschriften sind ebenfalls gewaltfördernd, aber in Zeitungen und Zeitschriften gibt es Kreuzworträtsel und die entspannen. Fernsehen gibt es keine Kreuzworträtsel. Deshalb drehen die Leute durch und bringen ihre Nachbarn um. Und was ist mit Uwe Kern? Frau Rabe hat seinen Tod untersucht. Vielleicht ist sie deshalb ermordet worden. Wir fanden Unterlagen und Notizen. Wirres Zeug, Maloney. Die Frau war bei keinem Verlag angestellt und sie hat in den vergangenen 2 Jahren nichts veröffentlicht, außer ein paar Nachrufe auf Haustiere. Nachrufe auf Hunde und Katzen? Schlimmer, Maloney. Sie schrieb Nachrufe auf Wellensittiche und Hamster. Soll ich Ihnen daraus vorlesen? Hier, Maloney. Hansi ist tot. Er starb nach einem erfüllten Leben durch einen Biss von Moritz, dem bösen Kater der Nachbarn. Hansi war wissbegierig und er konnte in 5 Sprachen fluchen. Obwohl ich mir die Ohren zuhielt, verfolgte mich Hansi bis auf die Straße. Ich fuhr zurück in mein Büro. Dort wurde ich bereits erwartet. Herr Habertür und Frau Volkhardt musterten mit unverhohlener Abscheu die bescheidene Einrichtung meines Büros. Wir haben uns erkundigt. Als Sie mit dieser Journalistin bei uns auftauchten, war uns sofort klar, dass Sie kein Fotograf sind. Und um mir das zu sagen, haben Sie sich hierher bemüht. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Sie haben in den Nachrichten gehört, dass ich kein Fotograf bin. Vom Tod von Frau Rabe. Bedauerlich. Aber wahrscheinlich unvermeidbar. Die Frau ist ermordet worden. So etwas ist immer vermeidbar. Zumindest durch den Täter. Wir glauben an eine höhere Bestimmung. Und wir glauben, dass Sie einen Zuschuss durchaus gebrauchen könnten. Vielleicht für ein neues Büro oder für die Altersvorsorge. Sie wollen meine Altersvorsorge sein, danke, danke. Aber da gehe ich lieber dem Sozialstaat auf die Nerven. Vielleicht könnte ich mich auch anderweitig erkenntlich zeigen. Ich bin eine Kennerin fernöstlicher Liebespraktiken. Und ich bin ein Kenner europäischer Rauswurfpraktiken. Nicht so voreilig. Lassen Sie den Gedanken erst einmal setzen. Niemand setzt sich ungefragt in meinem Büro. Auch nicht, wenn er, sagen wir, eine 5-stellige Summe mitbringt? Plus prickelnde Erotik. Minus einen Mord oder vielleicht auch 2. Wir sind keine Mörder. Und woher wissen Sie dann, dass Frau Rabe ermordet worden ist? Im Radio werden die Namen der Mordopfer nicht genannt. Wir haben unsere Quellen. Wenn Sie nicht die Mörder sind, dann kennen Sie den Täter und schützen ihn. Aber weshalb? Lebe dein Leben und frage nicht. Ein Anruf genügt und Sie sind Ihre finanziellen Engpässe los. Ein Anruf nur. Ich zähle auf Sie. Ihr Lächeln war nicht fernöstlich, aber durchaus ansehnlich und verführerisch. Doch von Mordverdächtigen lasse ich mich nicht verführen. Schon gar nicht, wenn ihr Freund anwesend ist. Ich trank einen Whisky und überlegte mir, wer weshalb wen umgebracht haben könnte. Bei der Polizei war man sich der Sache wieder einmal sehr sicher. Der Nachbar meiner toten Klientin saß in Untersuchungshaft und die zuständigen Stellen warteten nur noch auf ein Geständnis. Ich ließ nicht locker und fragte nach dem Fall, der offenbar alles ins Rollen brachte. Wir haben uns erkundigt, Maloney, und wir haben alle Angaben in unserem Computer gescannt. Das Resultat ist immer das gleiche, dieser Uwe Kern ist nicht ermordet worden. Und was macht Sie so sicher? Kern hat Kleinanleger um ihr bescheidenes Vermögen gebracht. Devisenspekulationen. Über 5 Millionen sind im Bach runter. Wenn das kein Grund ist, sich von einer Brücke zu stürzen, Maloney. Das sind auch 5 Millionen Gründe, um jemanden umzubringen. Als der Mann starb, wussten die Anleger nicht, dass ihr Geld verspekuliert worden war. Ganz im Gegenteil, sie gingen von traumhaften Renditen aus. Vielleicht wollte ein Anleger sein Geld zurück. Und als Kern nicht darauf einging, fragte der Anleger nach und kam hinter das finanzielle Debakel. Und dann nötigt er Kern, auf die Brücke zu gehen, damit er ihn von dort runterstoßen kann? Das ist absurd, Maloney. Auch wenn es mir schwer fiel, musste ich zugeben, dass er damit nicht ganz Unrecht hatte. Trotzdem glaubte ich, dass Kerns Tod etwas mit dem Mord an meiner Klientin zu tun hatte. Und es gab nur 4 Menschen, die mir dies bestätigen konnten. Ich überlegte mir, welches das schwächste Glied in der Kette war und besuchte die Fabrikarbeiterin. Das ist gut, dass Sie zu mir kommen. Wieso? Ist die Toilette verstopft? Ach, darum könnte ich mich selber kümmern. Handwerklich macht mir kein Mann etwas vor. Und trotzdem wurden Sie betrogen? Wer lässt eine Frau im Stich, die Nägel einschlagen kann? Ich weiß jetzt, dass es nicht gut ist, zu verdrängen. Tatsächlich? Deshalb habe ich im Selbststudium mein Unterbewusstsein befragt. Und wie geht das? Ein Buch. Wege ins Unterbewusstsein am Feierabend. Klingt verlockend. Welchen Weg haben Sie gewählt? Den richtigen. Alles, was ich verdrängt habe, ist jetzt wieder da. Dann wissen Sie jetzt wieder, wer damals den Mann von der Brücke stieß. Es gab gar keinen Mann auf der Brücke. Das ist aber ganz was Neues. Das ist toll. Damit kann ich leben. Zweifellos. Wenn es aber keinen Mann auf der Brücke gab, was geschah mit Uwe Kern tatsächlich? So weit bin ich noch nicht. Diese Schichten meines Unterbewusstseins kann ich erst in 2 bis 3 Wochen erkunden. Das dauert mir zu lange. Aber ich garantiere Ihnen, dass es stimmt. Es gab diese Brücke nicht. Ich habe diese Geschichte erfunden. Ich weiß nur noch nicht, warum. Und was ist mit den anderen Zeugen? Keine Ahnung. Ich bin in einer Phase meines Lebens, in der ich egoistisch handeln muss. Diesmal zeigte sie mir lächelnd die Tür. In meinem Büro trank ich abwechselnd Whisky und Kaffee, bis die Geschichte langsam Sinn machte. Entweder logen mich alle an oder alle sagten die Wahrheit. Ich versuchte es mit der zweiten Variante und stieß bei Herrn Habertür und Frau Volkhardt auf offene Ohren. Sie haben es sich überlegt? Wunderbar. Soll ich mich zurückziehen, damit Sie ungestört mit Brigitte... Ich könnte auch mit zu Ihnen kommen. Ein paar Spielsachen könnte ich mitnehmen. Danke, danke, aber ich spiele nur alleine und nie um Geld. Ach ja, das Geld. 20.000 in bar und nochmals 30.000 als Scheck. Ist das in Ordnung? Das ist schwer in Ordnung. Aber ich will weder Ihr Geld noch die erotischen Künste Ihrer Freundin. Mich dürstet nach Wahrheit. Die Wahrheit ist langweilig. Ich werde Ihnen ein paar aufregende Lügen ins Ohr flüstern. Flüstern Sie mir die Wahrheit ins Ohr und ich werde von einem Höhepunkt zum nächsten donnern. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. 100.000, unser letztes Wort. Ich könnte auch noch meine Schwester fragen. Sie ist jünger und sie mag Lack und Leder. Sie wissen, wer Conny Rabe getötet hat. Wissen wir das? Ach, Wissen ist langweilig. Was geschah vor 2 Jahren? Lebe dein Leben und stelle keine Fragen. Ich werde Ihnen gleich ein paar meiner Fragen unter das Kinn hämmern. Sie sind auf dem Holzweg, wenn Sie uns verdächtigen. Wir haben niemanden umgebracht. Mal angenommen, das stimmt. Dieser Kern wurde nicht umgebracht. Weshalb ist es dann so unangenehm für Sie, wenn jemand Fragen zu seinem Tod stellt? Wir leben in Eintracht mit unserer Vergangenheit. Wir mögen es nicht, wenn jemand diese Eintracht stört. Kerns Leiche wurde nie gefunden. Das ist ungewöhnlich bei einem Sprung in einen Fluss. Er müsste früher oder später ans Ufer gespült werden. Also gut. Aber nur, weil wir ein für alle Mal klarstellen wollen, dass wir nichts mit dem Mord an der Journalistin zu tun haben. Ich höre... Wir hatten Geld bei Uwe Kern angelegt. Eines Tages rief er uns an und sagte, dass er untertauchen wolle, weil er Geld verspekuliert hatte. Er bot uns einen Deal an. Das Doppelte unseres Einsatzes, wenn wir bezeugen würden, dass er sich von einer Brücke in den Tod stürzte. Verstehe. Kern ist gar nicht tot. Er ist untergetaucht. Er hat 4 Zeugen gekauft. Wenn Conny Rabe das herausgefunden hätte, wären Sie alle Ihr Geld los und hätten eine Klage am Hals. Aber deswegen bringen wir doch niemanden um. Aber einer von den 4 hat es getan. Frau Mischler hat ihr Geld an ihren Ex-Freund verloren. Sie hat eigentlich kein Motiv für einen Mord. Bleibt noch Herr Sauber. Er war es, der uns anrief und uns mitteilte, dass das Problem aus der Welt sei. Mit dem Problem, meinte er Frau Rabe. Ich hatte genug gehört. Kurz vor Mitternacht öffnete mir Herr Sauber die Tür zu seinem Spielparadies. Er zeigte auf eine Tasche, in der er bereits das Nötigste gepackt hatte. Es war dumm von mir anzunehmen, dass ich damit durchkomme. Sie haben Frau Rabe getötet. Ich war wie von Sinnen. Alles, was ich mir aufgebaut hatte, drohte einzustürzen. All die schönen Eisenbahnlinien, die S-Bahn, die erst seit 2 Wochen in Betrieb ist. Sie haben sich mit dem Geld von Herrn Kern einen schönen Lebensabend finanziert. Es war doch nur eine kleine Lüge, nicht mehr. Frau Rabe glaubte, dass Kern ermordet worden war. Sie wäre früher oder später darauf gekommen, dass mit der Geschichte etwas nicht stimmen konnte. Was ist eigentlich mit Kern? Wissen Sie, wo er steckt? Keine Ahnung. Er scheint der einzig wirklich Glückliche bei der ganzen Geschichte zu sein. Was hätten Sie verloren, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen wäre? Allein von meiner Pension kann ich mir keine neuen Lokomotiven leisten. Ich hätte das Geld wahrscheinlich zurückgeben müssen. Schließlich gibt es viele betrogene Anleger. Ich glaube, Sie sollten sich jetzt der Polizei stellen. Schon, ja. Aber ich möchte vorher noch einmal all meine Lokomotiven laufen lassen. Ich habe einen ausgeklügelten Fahrplan erstellt. Der funktioniert unfallfrei und alle Züge sind simultan unterwegs. Das ist phänomenal. Wenn ich das sehe, kommen mir die Tränen. Tatsächlich schaute er gerührt auf eine Lokomotive, die gerade durch einen Tunnel fuhr. Ich ließ ihn 1 Stunde spielen, ehe ich nach unten ging und die Sicherung rausschraubte. Als ich wieder oben ankam, sah Herr Sauber aus, als hätte man ihm gerade alles weggenommen, was ihm je etwas bedeutet hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann auf der Brücke.